von Fern und Ruana liegt in meinen Armen. Sahara-Wind, so heiß streicht ihr Atem mein Haar. Schenk ich ihr alle Gefühle von mir.